Warten Sie mal, Mr. Claudius. Blackbeard. Was sagt Robin Hood? Robin Hood? Ich bin Robin Hood. Ich nahm den Bogen, meinen besten. Mein Pfeil flog 100 Schritt gen Westen. Also das ist ja... Schreibt es auf. Ja, schreibt es auf. Ja, los, mach schon. Du kennst meine Methoden, Watson. Drei Rosen und die 13. Das war Sherlock Holmes-Satz. Blackbeard. Jetzt Captain Kidd. Captain Kidd? Ich bin Captain Kidd. Schau unter die Steine, jenseits der Geweine. Hol den Schatz ans Licht. Ein Schloss wird dich nicht. Ich hab noch jeden reingelegt. Da guckst du in die Röhre, was? Ah, ah, ah, ah. Da haben wir's. Die volle Botschaft. Ja. Mir war doch schon länger so, als hätte Blackbeard da und andere Sprüche drauf. Ich hab nur nicht darauf geachtet. So. Wir haben alle Sprüche, Kinder. Jetzt fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Und das wäre? Wir müssen bloß noch herausfinden, was das Ganze bedeutet. Ja. Die drei Fragezeichen zogen sich wieder in ihre Zentrale zurück, um in Ruhe nachdenken zu können. Gleichzeitig bemühten sich auch Mr. und Mrs. Claudius, das Rätsel des versteckten Mädchenbildes zu lösen. Also fassen wir noch einmal zusammen. Mein Schatz war groß in finsterer Nacht. Und die Toten halten ewig wach. Juhu! Und ne Puddel rum. Ich glaube, das ist es. Das muss es sein. Ein Friedhof. Aber welcher? Ist Sherlock Holmes zu Hause? Was hat der englische Detektiv mit dem Mädchenbild zu tun? Ist mir auch rätselhaft. Sherlock Holmes ist tot. Richtig. Aber wo wohnte diese Figur aus den Detektivromanen? In der Baker Street in London. Also müssen wir nach einem Friedhof suchen, der an der Baker Street liegt. Das ist für mich völlig klar. Nun zu Teil 2 der Botschaft. Lucullus sagt, Lucius et Licinius et Lucullus. Das et muss eine Bedeutung haben. Et heißt und, also plus. Ah ja. Plus? Was schreibst du da, Justus? Hä? Drei große L? Wieso drei L? Die Anfangsbuchstaben? Lucius et Licinius et Lucullus? Kopf oder Zahl heißt es in der Botschaft. Der Kopf ist der Anfang der Wörter. Also das L. Das L. John Silver wollte damit sagen, L ist eine Zahl. Eine Zahl? L ist die römische Zahl 50. Ja. 50 plus 50 plus 50? 150. Genau. Baker Street 150. Da fällt mir ein, südlich von Los Angeles gibt es einen Friedhof, der an einer Baker Street liegt. Mhm. Und der Rest der Botschaft? Was bedeutet der? Ja. Ortsangaben auf dem Friedhof. Wir müssen das an Ort und Stelle prüfen. Jetzt? Justus, es ist schon dunkel. Wir müssen los. Rufe Mr. Morton und den Rolls-Royce. Nachts auf dem Friedhof. Mir schlottern jetzt schon die Knie. Ich habe nur Angst davor, dass Mr. Eugene uns zuvorkommt. Tatsächlich, hier ist es. Baker Street 150. Ich halte an. Bitte warten Sie auf uns, auch wenn es etwas länger dauert. Verirren Sie sich nicht. Es ist nicht nur dunkel, es wird nebelig. Wir passen schon auf. Bis später. Peter, mach mal die Taschenlampe an. Man kann ja gar nichts sehen. Ja. Ja, so ist es besser. Da ist der Friedhof. Kommt, wir gehen durch das Tor. Das könnte ein Tropfen Öl gebrauchen. Und wohin jetzt? Ich nahm den Bogen, meinen besten, meinen Pfeil flog 100 Schritt gen Westen. Ah, der Eingang hier liegt auf der Nordseite des Friedhofs. Also gehen wir 100 Schritt nach Westen. 100 Männerschritte wohlgemerkt. Peter, mach du es. Du hast die längsten Beine. Na, dann los. 1, 2, 3, 4. Mach längere Schritte, wie ein Erwachsener. 5, 6, 7, 8, 9. Der erste Versuch scheiterte. Als Peter 100 Schritte zurückgelegt hatte, gab es nichts Auffälliges zu sehen. Also wiederholten die Jungen den Versuch. Peter nahm größere Schritte als zuvor.